Kundgabe 1753. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.12.1940. Die Rache ist mein. Vergeltung üben ist nicht recht vor Gott. Denn es hat dann der Mensch Teil an einer Schuld, weil er einem bösen Verlangen in sich nachgab und nun nicht mehr rein ist im Herzen. Jedes Gefühl der Lieblosigkeit ist ein Hindernis zur Höhe, der innere Kampf dagegen aber ein Fortschritt. So wie nun der Mensch sich feindlich einstellt dem Mitmenschen gegenüber und auf Vergeltung sinnt, gibt er sich selbst in die Macht des Bösen und muss nun dessen Willen erfüllen, der stets der Vermehrung der Lieblosigkeit gilt. Und sein Seelenzustand ist dadurch gefährdet, denn hat er erst einmal dem Verlangen des Feindes nachgegeben, so ist es ihm schwer, Liebe zu üben. Denn der Rachegedanke vergiftet sein Empfinden. Was der Mitmensch ihm angetan hat, ist weit geringer, als was er sich nun selbst antut. Denn des Mitmenschen Unrecht bestand darin, ihn körperlich zu schädigen. Er aber schädigt seine Seele und legt ihr neue Fesseln an durch jeden Akt der Lieblosigkeit. Er hat keinen anderen Nutzen davon als das Gefühl befriedigter Rache und gibt sich dadurch in die Gewalt des Widersachers. Und nun wieder zur Liebetätigkeit zurückfinden ist äußerst schwer und kann nur dann möglich sein, wenn er sein Unrecht einsieht und es bereut. Der rachegierige Mensch aber freut sich seiner Tat und ist weit entfernt von dem Zustand der Reue. Es soll der Mensch Böses mit Gutem vergelten, dann schwächt er die Macht des Bösen. Er wirbt sich Liebe und befreit sich selbst und auch den Gegner von Einfluss schlechter Gewalt. Denn es empfindet der Gegner dies als Wohltätigkeitstat, sofern er nicht ganz verstockt ist und er bereut seine Tat. Die Vergeltung aber ist Gottes Amt. Und es ist Gott gerecht und er übt die Vergeltung wahrlich nach Verdienst. Er sieht in das Herz des Menschen und ihm bleibt nichts verborgen. Und sein Wille ist, die Menschen zu bessern und sie ihr Unrecht erkennen zu lassen, so wie er segnet, die das Unrecht des Nächsten geduldig ertragen, ohne sich aufzulehnen oder auf Rache zu sinnen. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Er gibt dadurch seinen Willen kund, ihm das Rächeramt zu überlassen, auf dass ihr eurer Seele nicht einen Schaden zufügt, der weit größer ist, als euch der Mitmensch je zufügen kann. Amen.